Ein sicheres Mali? Das durfte nicht sein. Die Vorstellung von menschlicher Gleichheit und Gleichwertigkeit, die Ibn Battuta durch seine Berichte über verschiedene Völker zu vermitteln versuchte, wurde durch die marokkanischen Eliten und Gelehrten abgewehrt, indem man ihn als Lügner diskreditierte und Gegenerzählungen kultivierte. Von kannibalistischen schwarzen Menschen, die in Höhlen leben. Zu groß war die Gefahr, dass der in Marokko blühende Sklavenhandel davon beeinträchtigt wurde. Fußnote: Vergleiche Ibn Battutas Widersacher, wie Kendi ihn bezeichnet, den Tunesier Ibn Khaldun, einen seiner Zeit anerkannter Universalgelehrter der muslimischen Welt, der in seiner damals bahnbrechenden Muqaddima, Betrachtungen zur Weltgeschichte, stellenweise erstaunlich moderne Betrachtungen soziopolitischer und ökonomischer Entwicklungen anbot. Gleichzeitig darin Menschen der Subsahara als unterlegene, tierische Völker beschrieb und damit das ökonomische Narrativ verhärtete, das es erlaubte, sie Muslimen als Sklaven zu verkaufen. Ende der Fußnote. Etwa ein Jahrhundert nach Ibn Battuta verfasste der Portugiese Gomes Enes de Azurara ein Buch über einen gewissen Infante Dom Henrique de Avis, in Deutschland besser bekannt als Prinz Heinrich der Seefahrer. Dieser war einer der größten Sklavenhändler seiner Zeit und der erste, der ausschließlich Menschen versklavte, die eine dunkle Hautfarbe hatten. Wie Kendi in seinem Buch Gebrandmarkt, die wahre Geschichte des Rassismus in Amerika, erklärt, hatte Heinrichs Neffe, der König von Portugal, Azurara angeheuert, um diese Biografie als Auftragsarbeit zu liefern. 1453 schließlich beschrieb Azurara die glorreichen Reisen von Prinz Heinrich, welcher der erste Europäer war, der nach Subsahara-Afrika segelte, um dort Menschen für den Sklavenhandel einzufangen, statt Sklaven wie bisher von nordafrikanischen Zwischenhändlern zu kaufen. Sein Chronist Azurara behauptete, dass es Prinz Heinrich in Wahrheit darum ging, die Sklaven zum Christentum zu bekehren. Und so stellte Azurara die Sklaverei als eine Verbesserung gegenüber der Freiheit in Afrika dar, denn dort hatten sie in der Verdammnis der Seele und des Leibes gelebt. Ihrer Seelen wegen, weil sie noch Heiden waren, ohne die Klarheit und das Licht des heiligen Glaubens, und an ihren Leibern, dass sie wie Tiere lebten, ohne jede Gewohnheit vernünftiger Wesen. Sie kannten weder Brot noch Wein, und sie waren ohne Bedeckung oder Kleidung oder Unterkunft in Häusern. Und schlimmer als alles, durch die große Unwissenheit, die in ihnen war, dass sie kein Verständnis für das Gute hatten, sondern nur wussten, wie man in einer bestialischen Trägheit lebt. Azurara tat laut Kendi in diesem Buch etwas, was zuvor noch niemand gemacht hatte. Er definierte alle Menschen des afrikanischen Kontinents als eine einheitliche Bevölkerungsgruppe und er wertete sie pauschal als eine homogene Gruppe gegenüber allen Europäern ab. Die portugiesische Krone, die gerade den atlantischen Sklavenhandel eingeleitet hatte, im großen Maßstab subsaharische Menschen entführte und als Sklaven weiterverkaufte, bekam mit Azuraras Text die perfekte Geschichte für ihre Unternehmungen. Andere europäische Länder folgten dem portugiesischen Beispiel und übernahmen Azuraras Fiktion über die Primitivität der afrikanischen Menschen, um auf dem Kontinent nach menschlichem Eigentum zu jagen.